Wie war Hitler? So ganz privat. Meine Arbeit für richtig Geld. Und du meine Arbeit, dass ich fleißig gewesen bin. Für richtig Geld, dass ich gearbeitet habe. Dass ich in diesem Jahr für dich eingearbeitet habe. Dass ich in diesem Jahr für dich meine Zeit verwendet habe. Dass ich im Dienst meine Zeit verwendet habe. Im Dienst, ja, dann tritt für mich ein, so wie ich bin. Ja, dann tritt für mich ein, so wie ich bin. Die Hitler-Tagebücher, der größte Fake der deutschen Mediengeschichte. Ausgelöst durch den Stern-Reporter Gerd Heidemann. Manche sagen, ja, ich habe einen Knall, aber ich habe versucht, die gesamte Geschichte der Menschheit hier zu dokumentieren. Es ist die großspurige Inszenierung einer Jahrhundertfälschung und der Traum vom ganz großen Geschäft. Doch ging es allein ums Geld oder auch um den Versuch, Hitler reinzuwaschen? Wie war Hitler? So ganz privat. An der Alster, das Verlagshaus des Stern. Es ist der 25. April. Pressekonferenz für eine Weltsensation. Man habe die Tagebücher Adolf Hitlers entdeckt. Und die Kameraleute, die kriegten Krach untereinander, die schmissen sich gegenseitig Stative da um und so weiter und hingen sich gegenseitig an die Gurgel. Aber der Triumph wird am Ende zur Tragödie. Was war eigentlich los Anfang der 80er Jahre in dieser alten Bundesrepublik? Und wie hat man damals getickt? Und warum haben anscheinend viele Menschen diese Version für plausibel gehalten? So ein Relikt aus dieser Zeit, die uns auch eine Antwort gibt, was Menschen bereit waren zu glauben damals. Ja, das muss man sich vorstellen. Also die Fälschung ist aufgefallen wegen Tinte und Papier und nicht wegen Inhalt. Ja? Mhm. Aber wenn man sich das so vorstellt, wenn diese Version sich durchgesetzt hätte, hätte man das Bild von einem Adolf Hitler, der vom Holocaust nichts wusste und eigentlich sozusagen eine friedliche Lösung haben wollte für die sogenannte Judenproblem. Also das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie knapp das war, ne? Wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 25. April 1983. Ein Tag, der in die Geschichte der deutschen Medienwelt eingehen soll. Als Beginn einer Riesensensation, die in einem Riesenskandal implodierte. Die Zweifel an der Echtheit der vom Magazin Stern entdeckten Tagebücher Adolf Hitlers bleiben. Der Stern begann heute mit der Veröffentlichung der Dokumente. Auf einer Pressekonferenz der Chefredaktion in Hamburg wollten Wissenschaftler aber nicht ausschließen, dass es sich bei den Tagebüchern um perfekte Fälschungen handeln könnte, möglicherweise aus der DDR. Dass es sich zweifelsfrei um Fälschungen handelt, wird erst 3 Wochen später feststehen. Der Skandal wird eines der renommiertesten Magazine der Republik um sein wichtigstes Kapital bringen, seine Glaubwürdigkeit. Der Gründer und Herausgeber des Stern, Henry Nann, verspricht lückenlose Aufklärung. Ich meine, wir haben Grund, uns vor unseren Lesern zu schämen, dass uns das passiert ist. Hier nun also die Geschichte, wie alles so weit kommen konnte. Ein Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte. Und meine letzte Geschichte war eine große Pleite. Mit ihm hier fängt es an. Gerd Heidemann, Starreporter beim Stern, ein sehr guter Journalist. In den 70er Jahren entwickelt er ein starkes Interesse für Nazi-Themen, taucht ein in die Szene der Altnazis und Devotionaliensammler, verschuldet sich, um die ehemalige Yacht von Hermann Göring zu kaufen, hat mit Görings Tochter eine Beziehung. Jahre später erzählt er, wie er 1980 den entscheidenden Tipp bekam. Ich hörte von einem Mann in Süddeutschland, dass es einen Sammler gäbe in der Nähe von Stuttgart, der eine große Hitler-Sammlung hätte und darunter auch ein Tagebuch von Hitler. Und den müsste ich doch unbedingt mal besuchen. Hitlers Tagebücher, der Führer privat. Eine Sensation. Gerd Heidemann geht der Sache nach. Er recherchiert und findet den Mann, der das angebliche Tagebuch angeblich aus der DDR herausschmuggeln konnte, in Stuttgart. Ein Professor Dr. Konrad Fischer. Ich habe schon etwas beschissen. Aber es hat auch viel, viel Freude gemacht. Das ist dieser angebliche Herr Fischer 1985 bei einem Gespräch mit Thomas Gottschalk. Dass Fischer in Wahrheit Kujau heißt, kein Professor ist, sondern ein gerissener Fälscher, der schon viele gefälschte Hitler verkauft hat, weiß Heidemann nicht. Vor allem, wenn man die großen Experten mal richtig aufs Kreuz legen kann. Und das macht wirklich die beste Freude. Und das gelingt Kujau. Er kommt mit Heidemann ins Geschäft, der ihm 2 Millionen Mark für 27 Bände Hitler bietet. Das Geld kommt vom Verlag des Stern, Gruner und Jahr. Dort wittert man den großen Scoop, internationale Vermarktung, Millionengewinne, Millionenauflage für den Stern, Gewinnbeteiligung für Heidemann und seinen Ressortchef. Millionen gibt es auch für den angeblichen Herrn Fischer, der statt 27 Bänden plötzlich angeblich mehr als 60 liefern kann. Am Ende zahlt der Stern zwischen 1981 und 1983 9,3 Millionen Mark. Was ich an meiner Kindheit so geliebt habe, das waren Sonntage mit der Familie. Nur mein Vater, meine Mutter und ich unter eine Decke gekuschelt, vor dem Fernseher versammelt, zur Hitler-Doku-Dauerschleife. Morgens 9:30 in Nazi-Deutschland. Das Frühstückchen mit Guido Knoppers Onkel Adolf Picture Show. Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers geheimer Apfelstrudel. Danach das Ganze nochmal in Farbe, psychedelisch nachkoloriert, als hätte man was eingeworfen. Das lief immer auf diesen Nachrichtensendern, NTV und N24. Allerdings war ich noch sehr jung und habe damals fest geglaubt, dass Nachrichtensender nur Nachrichten senden. Für mich waren das keine Dokus. Das war die Frontberichterstattung. Und zwar live. Ich bin in einem Krieg aufgewachsen, der seit 40 Jahren vorbei war. Das heißt, ich habe noch mitgefiebert. Nehmen wir die Ardennen jetzt ein? Können wir Berlin noch halten? Dreht der irre Ivan durch? Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Zumal ich immer sehr früh schlafen gehen musste. Dann habe ich meine Eltern angefleht, dass sie mir den Rest auf Kassette aufzeichnen. Weswegen ich am Montagmorgen immer so durch den Kindergarten gerannt bin, aus Angst, dass irgendwer was spoilert. Nur irgendwann wurde ich stutzig. Nicht, weil vieles in Schwarz-Weiß war. Da dachte ich noch, Winterkrieg, schlechter Empfang. Goebbels hat in Babelsberg wieder den falschen Knopf gedrückt. Nein, es war was anderes. Bei NTV war es nämlich so. Oben sah man General Paulus mit Gänsehaut vor Stalingrad und unten liefen die Aktienkurse. Und da war ich verwirrt, weil unten stieg der Kruppstahlkurs. Oben aber zertrümmert gerade eine betrunkene Babuschka den Panzer mit ihrem Samovar. Aus Versehen. Und das ging für mich nicht zusammen. Wieso ist die Volkswagen-Aktie im Keller, wenn Hitler doch erst in diesem Moment das VW-Werk in Wolfsburg eröffnet? Und da dämmerte mir langsam, eins von beiden ist nicht aktuell. Wir haben offenbar verloren. Hitler-Dokus, das bringt sie menschlich weiter. Hitler-Dokus, für den latenten Faschist in uns allen sind Hitler-Dokus wie ein Methadon-Programm. Klar hält man die Fernbedienung danach etwas höher als nötig. Aber lassen Sie das zu. Machen Sie das jeden Sonntag, spielen Sie danach Risiko, fangen Sie in Jakutien ein, ohne davor gewürfelt zu haben. Und ich schwöre Ihnen, von Montag bis Samstag sind Sie ein normaler Mensch. Dankeschön. Wie war Hitler? So ganz privat. Jeder wollte im Grunde wissen, was war das für ein Mensch. Vor 40 Jahren enthüllt der Stern eine Sensation. Adolf Hitlers Tagebücher. Ein Mega-Fund. Ein Mega-Flop. Denn es war alles gelogen. Hitlers innerste Gedanken. Die Fließbandarbeit eines Fälschers. Die ganze Clique da bei diesen Ständern, die müssen in einer Euphorie gelebt haben. Clever verkauft an einen Star-Reporter. Aber ich habe immer nur Leute entlarvt. Ne? Der verrückteste Medienskandal der Bundesrepublik Deutschland. Eine programmierte Katastrophe. Aufgeblasene Egos, ahnungslose Experten, Altnazis. Der böse Versuch, Hitler wieder salonfähig zu machen? Das wäre natürlich gut, wenn man beweisen könnte, dass nur Himmler schuld war. Weil wir dann das deutsche Volk ein bisschen freisprechen. Deutschland in den frühen 80ern. Wie naiv waren die Medien? Wie aktiv die alten Seilschaften? Wie fälscht man Geschichte? Der Hitler-Fake. Jetzt ansehen. ARD Mediathek. Thank you. Lars Eidinger alias Reporter Gerd Heidemann mit Hornbrille und im 80er-Jahre-Look rast über die Autobahn. Es ist der 6. Mai 1983. Der Skandal hat es eben in die Nachrichten geschafft. Heidemann dreht das Radio lauter. Die vom Magazin Stern veröffentlichten Hitler-Tagebücher sind nach Angaben des Bundeskriminalamts gefälscht. Er nimmt Kurs auf einen Brückenpfeiler und die Hände vom Steuer. In letzter Sekunde reißt Heidemann rum, doch das Auto überschlägt sich trotzdem. In Zeitlupe fliegt Eidinger durch die Luft, die Kamera dicht vor seinem Gesicht. So, als sei im Moment der Todesangst die Wahrheit in seinen Augen zu lesen. Hat er bei der Beschaffung der Bücher Millionen Mark für sich abgezweigt? Aber in seinem Gesicht steht lediglich Schock. Auf der Gegenfahrbahn zischt der Fälscher Konrad Kujau auf der Flucht vorbei. Gespielt von einem schwäbelnden Moritz Bleibtreu auf der Rückbank. Vorne die Ehefrau und seine Geliebte. Das BKA spricht von einer plumpen Fälschung. Plumpe Fälschung? Sag mal, die spinnen doch was, plumpe Fälschung. Wie sollen die mal so eine Menge Bücher in so einer kurzen Zeit fälschen, plumpe Fälschung? Eine grandiose erste Szene, die wie eine Zusammenfassung der kompletten Serie wirkt. Der verlorene Heidemann, gescheitert an Kujau, ein Schlitzohr mit Comedy-Aura. Sie zeigt auch, dass die Macher sehr frei mit den Fakten umgehen. Über einen Selbstmordversuch am Steuer hat Heidemann im wahren Leben nur nachgedacht. Die gefälschten Tagebücher dienen der Serie mehr als Aufhänger, um den Alt-Nazi-Sumpf der 80er Jahre abzubilden, in denen ein Reporter mit Nazi-Fetisch wie Heidemann, der die Yacht von Hermann Göring kauft, lediglich als komischer Vogel galt. Der Drehbuchautor und Produzent Tommy Wosch erklärt sein Interesse für den Stoff so. Als Kujau und Heidemann sich 1981 das erste Mal getroffen haben, da war ich 13 Jahre alt, in Oberbayern aufgewachsen. Die CSU hatte knapp 60% und die waren damals noch stramm rechts. Und man hatte mir so erzählt, ja, da gab es mal so eine Zeit mit Nazis und die war ganz schlimm, und aber die gibt es irgendwie so alle nicht mehr. Aber so hat sich das für mich als Kind nicht angefühlt. In den Kneipen gab es Bilder von Männern in SS-Uniformen und drunter stand unsere Helden. Und das war so mein erster Eindruck vom entnazifizierten Deutschland. Dann kamen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, der NSU, die AfD, Halle und Hanau. Und insofern hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich die Frage begleitet, wie viele Nazis leben unter uns. Dass ein linksliberales Blatt die Tagebücher gedruckt hat, konnte, sagt Wosch, nur auf einem Nährboden voller Faszination für die NS-Zeit geschehen. Um das zu verdeutlichen, hat Wosch fiktive Charaktere eingebaut. Hauptfigur ist die junge Journalistin Elisabeth Stöckel, die sich ins Investigativressort des Stern vorkämpft und dort auf Fotos ihres Vaters in SS-Uniform stößt. Ein beliebter linksliberaler Juraprofessor, gespielt von Ulrich Tukur. Warst du bei der Waffen-SS? Spinnst du? Du bist mir eine Antwort schuldig! Das muss ich mir nicht anhören, auch nicht von dir! Weil sie diese Beweise vernichtet, wird sie vom jüdischen Aktivisten Leo erpresst. Sie soll die Veröffentlichung der Tagebücher verhindern, denn darin wird der Führer als lieber Opa verharmlost, der weder etwas von der Reichspogromnacht wusste, noch die Juden vernichten wollte. So sinnvoll es ist, über den fiktiven Erzählstrang mehr über die Nazis unter uns zu erzählen, so klischiert sind diese Szenen geraten. Dass sich ausgerechnet der jüdische Aktivist und die SS-Tochter ineinander verlieben, wirkt ein wenig abgeschmackt. Die Macho-Redaktion bekennt sich zur Jungjournalistin, der Jura-Professor gesteht seine Schuld. Für RTL Plus braucht es anscheinend das unterkomplexe Rosa-Rot. Zudem sind realer Fall und Fiktion für den Zuschauer kaum auseinanderzudröseln. Am besten und lehrreichsten ist Faking Hitler, wenn sich die Serie mit ihrem schönen 80er-Jahre-Kolorit, dem Zigarettenqualm, den Hornbrillen und der neudeutschen Welle auf die Fakten konzentriert. Was wusste Gerd Heidemann wirklich? Tommy Wosch hat den gleichnamigen Stern-Podcast Faking Hitler zur Grundlage genommen, der die aufgezeichneten Telefonate zwischen Heidemann und Kujau auswertet. Zudem hat er Heidemann häufig besucht. Lars Eidinger nicht. Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ja, weil natürlich trägt man auch eine ganz schöne Verantwortung. Ich schütze mich dann immer ein bisschen dadurch, dass ich sage, ja, aber letztendlich ist es dann doch Fiktion, ja, und ich orientiere mich in erster Linie an dem Drehbuch und versuche vor allem auch, mich frei zu machen. Ich bin nicht Gerd Heidemann, ich spiele Gerd Heidemann, und es ist eine Interpretation wie jede andere fiktive Person auch. Sein Heidemann ist bei allem Nazi-Fetisch ein Mensch, mit dem man mitfiebert. Der Sidekick-Star ist allerdings Britta Hammelstein als Kujaus Ehefrau mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Zurück zur ersten Szene und Heidemanns Autounfall. Dass die Serie in dieser ersten Minute schon die Fälschung verkündet und trotzdem spannend und unterhaltsam bleibt, macht sie neben der starken Besetzung doch allemal sehenswert. Hamburg-Altona, im Keller eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes. Gerd Heidemann ist einer der Hauptdarsteller dieser Geschichte. Er ist heute über 90. Seit Jahrzehnten sammelt er Belege für seine Version der Story. Wie man ihn hereinlegte, betrug, zum Bauernopfer machte. Für diesen Film öffnet er sein Archiv. Und das beginnt nicht vor 40 Jahren, auch nicht vor 100 oder 1000, sondern früher. Also das Archiv fängt hier an, 14 Milliarden Jahre vor Christi Geburt. Also seit dem Urknall sozusagen, ne? Manche sagen, ja, ich habe einen Knall, aber ich habe versucht, die gesamte Geschichte der Menschheit hier zu dokumentieren. Hier haben wir also Alexander den Großen, Hannibal, Cäsar und so weiter. Das Leben von Jesu Christi, Kaiser Nero. Dann kommt alles über Preußen und Friedrich den Großen, seine ganzen Kriege. Aber am Ende dreht sich bei Heidemann dann doch alles um Hitler. Und dann geht's hier weiter. Hier beginnt die NS-Zeit. Propagandafotos, Dokumente der Inszenierung. Doch wie war Hitler wirklich? Wie war er privat? Man wusste nur wenig über den privaten Hitler. Er hat sich abgeschottet, durch seine Bewacher, durch sein Personal. Das wirkliche Privatleben, Hitler beim Frühstück, Hitler beim Zähneputzen, hielt er bewusst von der Öffentlichkeit fern. Wo ist es möglich, dass Volk und Führung in solcher Art ineinander übergehen? Diese Bilder wurden erst nach dem Krieg bekannt. Hitler, der Privatmann. Seine heimliche Lebensgefährtin Eva Braun hat sie gefilmt. Hamburg. Im Archiv des Verlags Gruner und Jahr werden die Fake-Tagebücher verwahrt. Tief unten im Keller. Nur wenige haben Zugang. Für diesen Film dürfen wir einmal kurz reinsehen. Zeitgeschichtliche Dokumente. Der 80er Jahre. Gegen den Willen des Verlags wurden die Tagebücher inzwischen online veröffentlicht. Was steht drin? 62 Bände. Hitlers gefälschte Gedanken. Erfundene Notizen zu Ereignissen und Personen. Ausgedachte Gesundheitsprobleme. Nachempfundene Gefühle für Eva Braun. Hitler, hautnah. Jeder kannte Hitler natürlich im Dritten. Und jeder wollte im Grunde wissen, was war das für ein Mensch und was schreibt der in seinen Tagebüchern? War der wirklich so eine Bestie? War der wirklich ein Monster? Gerd Heidemann hat die vermeintlichen Tagebücher abgetippt. Wort für Wort, Satz für Satz, Seite für Seite. Speer erzählte mir von einem Gerücht, ich würde mit Eva wie Mann und Frau auf dem Berghof zusammenleben. Dieses Gerücht kommt aus Richtung Görings. Mein Magen ist etwas ruhiger geworden. Auch hat mir bestimmt die Luft auf dem Berghof gut getan. Männertratsch und Bauchschmerzen, das sollen Hitlers Worte gewesen sein? Beim Stern war man davon überzeugt. Anfang der 80er Jahre. Da ist der Krieg lange her, die Nazi-Zeit aber noch gut in Erinnerung. Hamburg ist die Pressehauptstadt. Der Konkurrenzkampf gnadenlos. Ständig ticken die Nachrichten, permanent rauscht der Blätterwald. Der Stern ist das Magazin im Verlag Gruner und Jahr. Ein Unternehmen, das sich Journalismus und Gestaltung viel kosten lässt und eine Menge Geld verdient mit Sex and Crime, Fotos und Politik. Der Stern ist eine publizistische Macht mit einer Auflage von 2 Millionen Exemplaren. Januar 1981, über zwei Jahre vor der Pressekonferenz. Stern-Reporter Gerd Heidemann hat eine Telefonnummer bekommen. Sie soll einem Dr. Konrad Fischer in Stuttgart gehören. Heidemann ist sich sicher. Dr. Fischer besitzt Hitlers Tagebücher. Er ruft ihn an und schneidet, wie er es immer macht, das Telefonat mit. Ja, schönen guten Abend. Herr Fischer? Ja. Hier ist Heidemann. Ich bin nun leider ein bisschen erkältet im Moment, würde Sie aber wahnsinnig gern so schnell wie möglich sprechen. Ich will jetzt am Telefon gar nicht lange drüber reden, worum es geht. Sie wissen es ja. Ein Originalmitschnitt. Heidemann hat alle Gespräche dokumentiert. Die Frage ist nur, was ich immer noch nicht genau weiß, ist es der Zeitraum von 33 bis 45 oder auch davor? Von 32? Ja. Also 32. Und der letzte Eintrag, 16.04.45. Es ist der Beginn einer fatalen Freundschaft. Dr. Fischer heißt in Wirklichkeit Konrad Kujau. Kujau ist ein eher unauffälliger Mann mit einem seltenen Talent. Er kann praktisch jeden Stil, jede Handschrift kopieren. Und er hat keinerlei Skrupel, das auch zu tun. Also er war ein notorischer Lügner, muss man sagen. Also ein pathologischer Lügner eigentlich. Ich finde den lustig. Also ich meine, wie es gelingt, ein solches Blatt so aufs Kreuz zu legen. Und die sind so dämlich und merken das nicht. Kujau ist im sächsischen Löbau geboren. Der Vater Schuhmacher, die Mutter Hausfrau. Da bin ich am 27. Juni 1938 zur Welt gekommen, im ersten Stock. Und zwar unter dem Fenster, das ganz linke. Und jetzt ist alles total verwahrlost und kaputt. Wahnsinn. Also seine Zeugnisse in der DDR, die sind schon von der Schulbehörde ausgestellt, die hat er nicht gefälscht. Wohlgleich hat er da schon angefangen, erste Fälschungen zu machen. So hat er es zumindest erzählt, dass er eben sozialistische Grußkarten mit sozialistischen Sprüchen drauf eben noch garniert hat, mit Unterschriften zum Beispiel von Wilhelm Pieck oder Walter Ulbricht und soll sie dann auf dem Schulhof für ein paar Pfennig weiterverkauft haben. Ich glaube schon, dass die Behauptung, die Geschichte des Dritten Reiches müsse zum Teil umgeschrieben werden, gerechtfertigt ist. Peter Koch, damals Chefredakteur des Stern, Ende April 1983, wenige Tage bevor der Schwindel mit den Hitler-Tagebüchern aufflog. Ein Jahrhundertsatz, der gleichermaßen die fatale Fehleinschätzung einer, wie es damals hieß, sensationstrunkenen Redaktion widerspiegelt, wie auch die damit verbundene Anmaßung, im Besitz ganz neuer historischer Wahrheiten zu sein. Ganz davon abgesehen, dass ausgerechnet ein bis dato als linksliberal geltendes Blatt bereit war, Selbstrechtfertigungen des Führers und Verführers von Nazi-Deutschland bedenkenlos Platz einzuräumen. Wahrlich ein totales Desaster für den Stern, der bereits eine weltweite Vermarktungskampagne begonnen und damit auf einen Millionengewinn spekuliert hatte. Was zum Schluss neben der Blamage und der Entlassung einiger Verantwortlicher blieb, war ein Verlust von mehr als 9 Millionen Mark und des Vertrauens von Millionen Leserinnen und Lesern. Wie konnte es zu dieser publizistischen Pleite kommen? Wie konnte man einem Reporter namens Gerd Heidemann trauen, der dem Stern erst eines und dann fließbandmäßig jene Machwerke lieferte, die ihm der Fälscher Konrad Kujau zukommen ließ? In einer seiner seltenen Stellungnahmen schilderte Kujau 1999, ein Jahr vor seinem Tod, im Deutschlandfunk den Beginn dieser fatal freundschaftlichen Geschäftsbeziehung zwischen Fanatiker und Fälscher. Der Stern-Reporter Gerd Heidemann ist in Geldnot und er taucht bei einem meiner Bekannten, eben diesen, der das Buch unter Verschluss hat, dieses eine Hitler-Tagebuch, auf und will ihn einige Sachen seines Schiffes verkaufen. Man wird sich scheinbar handelseinig. Beim Verabschieden sagt der Bekannte, jetzt zeig ich Ihnen eine Rarität, und holt das eine Hitler-Tagebuch aus seinem Tresor. Der Sternreporter wird kreideweiß. Er beginnt, mich zu suchen. Er sucht einen Mann, der die größte Pickelhaube-Sammlung hat in der Bundesrepublik. Ein weiterer Bekannter gibt ihm meine Rufnummer. Heidemann verspricht ihm dafür 200.000 Mark. Da wartet er heute noch drauf. Und er taucht noch am gleichen Abend bei mir auf. Das war der 27. Januar 1981. Spontan sagt er plötzlich, ich biete Ihnen 2 Millionen abzüglich 10% Vermittlungsprovision, also 1,8 Millionen, wenn Sie mir die Hitler-Tagebücher liefern. Und so lieferte ich im Zeitraum von 2 Jahren, 3 Monaten 62 Klatten. Es haben ja nur ganz wenige Leute überhaupt von dem Projekt gewusst. Es stand ja von Anfang an bei Gruner und Jahr die Welt auf dem Kopf. Der Publizist Michael Seufert, seinerzeit Stern-Redakteur und Leiter des Ressorts Deutschland Aktuell, der von Herausgeber Henry Nannen nach dem Auffliegen des Schwindels mit der Recherche über die Hintergründe des Skandals beauftragt wurde. Die beiden Redakteure Heidemann und Walde sind ja nicht zur Chefredaktion gegangen, sondern direkt zum Vorstand. Hintergrund war, dass der damalige Chefredakteur Peter Koch Heidemann gesagt hatte, nach leidvollen Erfahrungen, er soll die Finger wörtlich von Hitler-Scheiße lassen. Und aus diesem Grunde hat man gesagt, mit unserem fabelhaften Tagebuchprojekt können wir bei der Chefredaktion nicht landen. Und so ist man hinter dem Rücken der Chefredaktion zum Vorstand gegangen. Und der Vorstandsvorsitzende hat sofort Chefredakteur gespielt und hat gesagt, okay, die 2 Millionen, die geben wir aus für das Projekt. Und Heidemann kriegt gleich schon mal am ersten Tag 200.000 Mark bar in die Hand gedrückt. Aus den 200.000 Mark wurden letztlich 9,34 Millionen. Und bis heute ist nicht klar, wo die Summen letztlich abgeblieben sind. Viel höher jedoch war der Preis, den die Hamburger Illustrierte im Besonderen und der deutsche Recherchejournalismus im Allgemeinen zahlen musste. Nämlich den Verlust an Glaubwürdigkeit durch diese Geschichte von Fälschung, Gaunereien, Sensationsgier und letztlich auch faktischer Rechtfertigung einer historischen Revision. Doch der Reihe nach. Der notorisch in Geldnöten befindliche Star-Reporter des Magazins Gerd Heidemann, der inzwischen als Besitzer der Göring-Yacht Karin II mehr als nur Sammler nationalsozialistischer Militarier geworden war, taucht eines Tages gemeinsam mit dem damaligen Sternredakteur Thomas Walde, verantwortlich für Serien, beim Vorstandsvorsitzenden des Gruner und Jahr Verlags Gerd Schulte-Hillen auf und bietet die Tagebücher Adolf Hitlers an. Die Verlagsleitung steigt auf die Sache ein und schließt, glatt an der Chefredaktion vorbei, einen Vertrag mit den beiden Journalisten, die eine abenteuerlich anmutende Geschichte aufgetischt hatten. Heidemann besaß bis dahin durchaus das Vertrauen der Verlagsleitung, denn man wusste, dass er in der Redaktion als ein gewiefter Spürhund galt. Michael Seufert. Ein ganz leiser, stiller Mensch, der in jeder Lebenslage Schach spielt, ein erfahrener Kriegsreporter, auch preisgekrönt. Irgendwann ist er abgedriftet, als er nach dem Kauf der Göring-Yacht Karin II immer mehr mit ehemaligen Nazis zusammenkam, also mit diesen SS-Generälen und so weiter, und tief in die Sammlerszene eintauchte, weil er ja immer auf der Jagd nach Göring-Devotionalien war, um sein Schiff weiter auszustatten. Und das kombiniert mit erheblichen Finanzsorgen, weil das Schiff immer teurer wurde für ihn und niemand sich fand, der das haben wollte, Das hat Heidemann dann immer tiefer in den braunen Sumpf versinken lassen. Und so präsentiert Heidemann der Verlagsleitung eine gleichermaßen abenteuerliche wie vielversprechende Story über den angeblichen Fund der Hitler-Tagebücher. Danach stammten die Bücher aus einem Flugzeugwrack einer in Ostdeutschland abgestürzten Ju-352. Die Tagebücher sollten bei Kriegsende offenbar in Sicherheit gebracht werden. Heidemann sei bei Recherchen für eine andere Nazi-Story auf den Bücherfund gestoßen und habe sich vor Ort selbst informiert. Den Kontakt habe er über einen Mittelsmann zu einem angeblichen DDR-General namens Fischer knüpfen können. Fischer entpuppte sich letztendlich als der geniale Fälscher Konrad Kujau aus dem Schwäbischen, der 2 Jahre lang, so lange währte die Beschaffungsperiode, eifrig produzierte und kassierte. Stern-Herausgeber Henry Nannen erfährt von dem Treiben der Verlagsleitung zunächst ebenso wenig wie die Chefredaktion. Der war anfangs nicht informiert, in doppelter Weise, nicht als Herausgeber und nicht als Vorstandsmitglied. Da hat der Vorstandsvorsitzende gleich 2-mal gegen die Verträge verstoßen. Nannen hat das eben erfahren wie die Chefredakteure, hat sich dann die Bücher mal vorgenommen, hat darin gelesen und hat gesagt, das sei ja stinklangweilig. Da müsse jemand ran wie Joachim Fest oder Sebastian Haffner. Aber das wurde dann verwehrt, weil der Verlag mit den Redakteuren Verträge abgeschlossen hatte, die ihnen die exklusive Auswertung der Tagebücher zusicherte und darüber hinaus sie zu reichen Leuten machte, was natürlich fatal war, denn wenn die ihren Job richtig gemacht hätten, dann hätten sie sofort gemerkt, dass mit den Tagebüchern was faul war, aber dann wäre der Traum vom großen Geld aus gewesen. Tatsächlich bemühte sich der Verlag im Vorfeld um, wie es sich nachträglich herausstellt, allerdings untaugliche Beurteilungen über die Echtheit des Materials. Diese Operation läuft unter strengster Geheimhaltung ab, um vor der Veröffentlichung den Kreis der Mitwisser möglichst klein zu halten. Es sind ja Gutachter eingeschaltet worden und beauftragt worden, die großes Renommee hatten. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat Hitler mit Kujau verglichen und hat festgestellt, es spricht alles dafür, dass es echt ist. Die anderen Gutachter, die haben mehr Vergleichsschriften verlangt und es gibt ganz wenig zweifelsfreies Hitler-Material. Und da haben dann Walde und Heidemann dafür gesorgt, dass die mit weiteren Vergleichsschriften ausgestattet wurden. Bloß die kamen alle von Kujau und die haben zum Schluss nachher Kujau mit Kujau verglichen. Und es war klar, dass das Ergebnis dann positiv ist. Dazu noch einmal Konrad Kujau. Heidemann rief an und sagte, wir haben ein Gutachten, die Tagebücher sind echt. Und ich fragte mich, bist du vielleicht der Scheiß Hitler? Es geht doch nicht an, dass diese Leute alle die Tagebücher für echt halten. Ich war noch im Begriff, das letzte Tagebuch zu fertigen. Gucke ich mir die Heute-Sendung an im ZDF und plötzlich erscheint der Stern als erste Meldung. Die Sensation war perfekt, Hitlers Tagebücher sind gefunden worden. Ich bin dann ans Telefon, da sage ich, du, pass auf, das ist eine Nummer zu groß, wie ihr das aufhängt, jetzt kriegen wir jeder Knast. Und ich sprach von 5 Jahren und viel weniger ist es ja nicht geworden. Bei mir waren es ja dann 4,5. Als der Stern dann letztlich am 25. April 1983 mit der sensationellen Ankündigung der Hitler-Tagebücher an die Öffentlichkeit geht, überschlagen sich die Ereignisse. Während einer legendären Pressekonferenz in Hamburg äußert ausgerechnet der heute als Hitler-Verehrer und Holocaust-Leugner verurteilte, damals jedoch noch als seriös geltende britische Historiker David Irving, Zweifel an der Echtheit. Zweifel, die er damals auch bei einer Fernsehdiskussion anmeldete. Die Indizien liegen auf der Hand. Erstens, das werden auch alle Hitler-Biografen bestätigen, niemand, und ich meine niemand, nicht die Sekretärinnen, die Adjutanten, die Ordnanzen, haben je gesehen, dass Adolf Hitler ein Tagebuch geschrieben hat. Bei allen anderen bekannten Tagebüchern wie Morell oder Canaris oder den anderen aus der Oder Goebbels hat man gesehen, wie die Tagebücher angefertigt wurden. Zweitens stimmt es mir sehr bedenklich, dass die Handschrift in den uns bisher vorgelegten Proben gleichsam läuft, unverändert über 13 Jahre, von 1932 bis zum Ende des Krieges. Auch nach dem 20. Juli, nach dem schweren Bombenattentat gegen Hitlers Leben, das vor allem auch seine rechte Hand getroffen hat, schreibt er munter weiter. Es gibt kein einziges anderes Schriftstück, Handschreiben von Hitler in der Zeit nach dem 20. Juli. Er hat nur noch Unterschriften geleistet. Drittens, ich bedauere auf das Höchste, dass keine chemikalische Altersbestimmung der Tinte vorgenommen worden ist. Selbstverständlich kann der Stern das immer jetzt nachholen. Und viertens, in dem gleichen Fund sind Dokumente vorhanden gewesen, die meines Erachtens glatte Fälschungen sind. Auch andere Wissenschaftler meldeten sich zu Wort. Der renommierte britische Historiker Hugh Trevor Roper, der anfangs die Bücher noch für wahrscheinlich echt gehalten hatte, revozierte nun. Der deutsche Eberhard Jäckel, selbst nicht in eigener Sache ohne Fehlurteil, sah nun ebenfalls eine Fälschung, während Stern-Chefredakteur Peter Koch weiter wacker die Wahrheitsversion verteidigte und sich und sein Blatt geradezu in der Pflicht sah, die allenthalben bezweifelten Inhalte unters Volk zu bringen. Ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, den Inhalt dieser Tagebücher zu erfahren, und das weltweite Echo bis hin nach Australien beweist das, dass dieses Interesse da ist und dass eine erwachsene Öffentlichkeit für sich zu Recht die Information aus erster Hand präsentiert haben will. Und so ließ sich der Stern nicht beirren und hielt an seiner Absicht fest, den angeblichen Sensationsfund auszuschlachten, obwohl die immer stärker werdenden Zweifel inzwischen auch die Führungsetage erreicht hatten. Doch immer noch vertraute man der Spürnase Heidemann und dessen redaktionellen Betreuer Walde, wenngleich zumindest diesen beiden irgendwann selbst Zweifel oder Skrupel gekommen sein müssen. Michael Seufert. Die Fahrlässigkeit war riesengroß. Heidemann und Walde haben von Anfang an eine Fülle von Hinweisen, von ernstzunehmenden Hinweisen gehabt bzw. gefunden, dass die Tagebücher nicht stimmen konnten. Heidemann hatte ja beste Beziehungen zu ehemaligen SS-Generälen, er war mit ihnen befreundet und das waren seine Trauzeugen. Denen hat er im Vertrauen diese Tagebücher auch gezeigt. Und er ist darauf hingewiesen worden, dass bestimmte Sachen gar nicht stimmen können. Das hat man kurz diskutiert und dann haben Heidemann und Walde sich darauf geeinigt. Da hat der Führer sich eben geirrt. Selbst als die ersten Expertengutachten mit der Hiobsbotschaft Fälschungen eintreffen, ist man beim Stern noch zögerlich. Ja, Herausgeber Henry Nannen, der auch das darauffolgende Heft nicht verhindert, schreibt voller Selbstgewissheit und Überheblichkeit in seiner wöchentlichen Kolumne: Der Streit um die Echtheit der Hitler-Tagebücher war vorauszusehen. Nicht vorauszusehen waren die unsachlichen Verdächtigungen, die Kübel von Unrat über die Stern-Redaktion, geschüttet von Besserwissern, Neidern, Konkurrenten und politischen Hassern. Ich meine, es ist an der Zeit aufzuräumen mit der moralischen Verlogenheit, die da aus allen Ecken kriecht. Solange wir aber guten Glaubens sind, drucken wir weiter. Die Katastrophe nahm ihren Lauf, weil der Vorstandsvorsitzende Chefredakteur spielte. Die eigentlichen Chefredakteure Peter Koch und Felix Schmidt wagten nicht zu intervenieren, nachdem sie eher zufällig vom Deal der Verlagsleitung erfahren hatten. Koch nämlich hatte zuvor den Kauf von brisantem Hintergrundmaterial über die neue Heimataffäre aus falsch begründetem Misstrauen gegen den Informanten abgelehnt. Der Spiegel war es, der die Affäre dann enthüllen sollte. Der Stern war blamiert. Ja, und das war nun wirklich der Fehler von Peter Koch, was er auch schwer bereut hat. Seitdem war er eine Lame Duck. Er konnte nicht sagen, also diese Hitler-Tagebücher kommen mir komisch vor, da steigen wir aus. Dazu hatte er nicht mehr die Kraft. Sehr wohl hat Koch allerdings noch die Kraft von New York aus, wo er einen Schriftgutachter eingeschaltet hatte, dessen ernüchterndes Ergebnis nach Hamburg zu signalisieren. Mit der Bemerkung, das war's dann ja wohl, informiert er Schulte Hillen, dass der Gutachter Randall eine eindeutige Fälschung konstatiert habe. Schulte Hillen bittet beide, so schnell wie möglich nach Hamburg zu kommen. Ansonsten gibt es jedoch vorläufig keine Konsequenzen. Inzwischen sind auch das Bundesarchiv, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Materialprüfung in Berlin zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Fast das gesamte Material, Tinte, Papier, Kordeln, stamme überwiegend aus der Nachkriegszeit. Selbst die Initialen auf den Tagebucheinbänden, die statt AH für Adolf Hitler als FH zu lesen sind, stellen sich als dilettantische Fälschung heraus. Wie leichtfertig ist man beim Stern eigentlich gewesen, um selbst auf einen derart plumpen Fehler hereinzufallen? Erich Kubi, einst selbst jahrelang Sternredakteur, hat in einem Buch über den Fall Stern dazu angemerkt: Die politische Brisanz der Tagebücher, wären sie echt gewesen, hat die Redaktion 2 Wochen lang nicht realisiert. Es entstand ein geradezu erotisches Verhältnis zu diesem NS-Müll, dessen Echtheit nicht in Frage gestellt wurde. Am 6. Mai 1983 schließlich platzt die Bombe. Das Bundesarchiv gibt gegen Mittag seine unzweifelhafte Stellungnahme heraus. Sie wird wenig später vom damaligen CSU-Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann nicht ohne sichtbare Schadenfreude verkündet. Aufgrund der Inhaltsanalyse und der kriminaltechnischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen ist das Bundesarchiv zu der Überzeugung gekommen, dass die ihm überreichten Unterlagen nicht von der Hand Hitlers stammen können, sondern in der Nachkriegszeit hergestellt worden sind. Ich bedauere zutiefst, dass diese Untersuchungen nicht vom Stern vor der Veröffentlichung unternommen worden sind. Einen Tag später treten die Chefredakteure Peter Koch und Felix Schmidt zurück. Was folgt, sind zunächst einmal erregte Redakteursversammlungen, in deren Verlauf auch der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen und des Herausgebers Henry Nannen gefordert wird. Beide bekennen sich zu ihrer Verantwortung und ziehen nach einer Schamfrist die nötigen persönlichen Konsequenzen. Gegen Heidemann werden Strafanzeigen erlassen, ihm wird fristlos gekündigt. Dieser hatte sich offensichtlich nach Süddeutschland abgesetzt. Der spätere Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust enthüllt in der ARD-Sendung Panorama den Namen des Fälschers Konrad Kujau. Das publizistische Kartenhaus bricht endgültig zusammen. Henry Nannen fordert persönlich den Ressortleiter Michael Seufert auf, umgehend und ohne Rücksicht auf Verluste sämtliche Hintergründe der Affäre zu recherchieren und zu veröffentlichen. Der Stern betreibt öffentliche Selbstreinigung. Seufert und sein Team machen sich an die Arbeit. Sie hören zunächst Heidemann, der freiwillig nach Hamburg gekommen war, nachdem er die neuesten Meldungen gehört hatte. Ich war damals Leiter des Ressorts Deutschland aktuell und wir waren sozusagen die schnelle Recherchetruppe. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass wir innerhalb von 3 Stunden die wichtigste Information herausbekommen haben, dass dieser angebliche Herr Fischer mit seinem Generalsbruder in der DDR Fischer nicht Fischer hieß, sondern Kujau. Damit brach diese ganze Beschaffungsgeschichte, die Heidemann immer wieder erzählte, total zusammen. Und wir haben dann auch sehr schnell ein Kollege in Löbau und in Köthen, da sollte ja dieser Generalsbruder wohnen, herausgekriegt, dass der nicht General war, sondern Gepäckträger und Hilfspolizist der Bahnpolizei. Und je schneller und je besser wir recherchierten, umso dämlicher standen wir da. Also das Gelächter blieb uns im Halse stecken und wandelte sich immer wieder in Wut. Es mag für Heidemann selbst die größte Überraschung gewesen sein, dass sein vermeintlicher Coup bei den Verlagsoberen auf so fruchtbaren Boden fiel. Wie sind heute die Spätfolgen zu bewerten? Noch einmal hat der Stern den größten Flop der deutschen Pressegeschichte im eigenen Blatt durch Michael Seufert wiederbelebt. Zeichen für eine bewältigte Vergangenheit? Also es gehört einfach mit zur Geschichte des Stern, diese große Pleite, wie es zur Geschichte des Stern gehört, unvergessen Geschichten veröffentlicht zu haben, wie Ich habe abgetrieben oder der Einsatz für die neue Ostpolitik oder für Datenschutz. Das gehört eben auch zur Geschichte des Stern. Und ich glaube, der Stern hat diese Lektion gründlich gelernt. Und es ist ja kein Verantwortlicher mehr im Verlag und in der Redaktion. Das hat mit dem Stern heute aktuell nichts mehr zu tun, aber es gehört zur Geschichte des Stern. Als Hitler positiv wurde, 40 Jahre Tagebuchskandal. Das war unser heutiges Angebot aus den Archiven. Herzlichen Dank dafür geht an das History-Team unseres Schwesterprogramms Deutschlandfunk Nova sowie an die KollegInnen vom 11KM-Podcast der Tagesschau,